krückig, Kiwi und Ananas ist nicht gut! Nein! Dämlich schlau! Hässlich, Urst? Urst? Urst, Urst, Urst! Urst, Urst, Urst, Urst, Urst, Urst, Urst, Urst, Urst. Übelst hässlich! Hässlich, nicht schön! Nein! Obst ist